Produktion, also Arbeit und Arbeitsteilung, ist kulturkonstitutiv in einem gattungsgeschichtlichen Sinn, insofern Kultur den auf Arbeitsteilung und Trinkverzicht beruhenden Fortschritt der Bedürfnisse über die natürliche Vernunft der physischen Selbsterhaltung hinaus bedeutet. Mit dem Übergang von der feudalen zur kapitalistischen Gesellschaft verändert sich das Verhältnis von kulturell und geschichtlich objektiv notwendiger und überflüssiger Unterdrückung Realitäts- und Lustprinzip qualitativ. Das Reich der Freiheit jenseits der materiellen Produktion wird eine Möglichkeit des theoretischen Denkens und schließlich der gesellschaftlichen Praxis. Auf diesen Grundannahmen beruhen ebenso die Klassenbewusstseinstheorie Reichs wie die Emanzipationskategorien Marcuses, nur dass jener empiristische Reduktionen vornimmt und dieser Ontologisierungen der Triebstruktur und ein klassenspezifisches Herauslösen der Bedürfnisse aus der Dialektik von Gebrauchswert und Tauschwert nicht zuletzt aufgrund seiner Integrationsmaßnahmen hinsichtlich des Proletariats. Ich bin dafür, das stehen zu lassen und weiterzumachen. Produktion als in dem oben skizzierten Sinne materialistischer Empirie, also Produktion als auf den Fortschritt und die Befreiung der Bedürfnisse gerichtete und autonome Lebenstätigkeit ermöglichende, steht in einem unauflöslichen Zusammenhang zur politischen Spontaneität. Durch die Projektion des leninschen Begriffs von Klassenbewusstsein und seiner Parteitheorie auf die Länder Westeuropas wurde dieser Zusammenhang destruiert. Es stellte sich das ein, was Reich terminologisch nicht ganz korrekt als zweierlei Klassenbewusstsein bezeichnet hat. Dessen Dualismus besteht darin, dass der Partei die durch die Kritik an den Kategorien der politischen Ökonomie gewonnene Kenntnis der kapitalistischen Totalität vorbehalten bleibt, aber die Massen ein dazu unvermitteltes empiristisches Interessenbewusstsein entwickeln, das auf Konsum und Lustgewinn, Gebrauchswerte und Bedürfnisse gerichtet ist. Mit dem Absterben der Emanzipationsdebatte im SDS und der sektiererischen Übernahme zentralistischer und disziplinärer Organisationsmodelle ist der Zusammenhang von Produktion und Spontaneität ebenfalls verloren gegangen. Doch Totalität und Konsum, Theorie und Empirie im oben erwähnten Sinne, Gebrauchswert und Tauschwert stehen in einem unauflöslichen Zusammenhang der Kritik. Klassenbewusstsein ist immer ein ans Durchschauen der Wertabstraktion gebundenes parteiliches Totalitätsbewusstsein und an die Befriedigung von Bedürfnissen geheftetes produktives Konsumptionsbewusstsein. Fallen beide Bildungsmomente des Klassenbewusstseins, das theoretische und das empirische, auseinander, so wird aus dem Totalitätsbewusstsein die Bestimmung proletarischer Parteilichkeit eliminiert und aus dem Konsumptionsbewusstsein das Bestimmungsmoment spontaner und emanzipativer Produktivität. Dann aber fallen die Massen permanent in den Zustand eines bloß passivischen und rezeptiven Konsumverhaltens zurück, in die Entfremdung von ihren Produkten, dem gesellschaftlichen Reichtum aller Kultur. Hat jemand eine Ahnung, wo der Reichs Theorem von zweierlei Klassenbewusstsein, in welchen Schriften von welchem Reich das ist? Was ist Klassenbewusstsein? Ach, sein Aufsatz, was ist Klassenbewusstsein? Wann von wann ist das so? 31. Ja. Mag jemand den Bus weiterlesen? Ich stelle gerade fest, dass ich mit seiner Sprache im Moment überhaupt nicht klar bin. Ich glaube, ich eher was mit dem Zusammenhang da und falsch rauslese. In die Strategiediskussion scheint im Augenblick die mögliche emanzipative Bedürfnis- und Bewusstseinsstruktur der Massen nicht einzugehen. Sowohl ein regressives Moment verdinglichter Bedürfnisse wie eine neue Qualität in der Enthistorisierung des fetischisierten Bewusstseins fallen aus der Reflexion heraus.